Abschnitt 32 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Abenteuer. Als ich so im Träumertrott durch den Waldschnee stampfte und vergnüglich wie ein Gott meine Pfeife dampfte, stand im grauen Morgenlicht ein beschneites Nixchen und mit bitterndem Gesicht machte es sein Knixchen. Ach, die arme Kleine war grausam zugerichtet, selbst ihr blondes Flatterhaar hat der Sturm vernichtet. Ihre Wimper tränenschwer, totenbleich die Wange, und sie sprach, mich friert so sehr, und mir ist so bange. Wo sind deine Schwestern, Kind? Fragte ich beklommen. Ach, die hat der böse Wind alle mitgenommen. Mich nur ließ er hier allein, nennt mich frech sein Schätzchen. Du, wie wollt ich dankbar sein für ein warmes Plätzchen? Also nahm ich an mein Herz mitleidsvoll die Kleine, dass sie ihren Kinderschmerz ungestört verweine. Ende von Abenteuer.